Erster für den Musikmeister. Ein Lied von David. Zweiter, der Himmel zeigt, wie groß Gott ist. Er zeigt auch, was Gott gemacht hat. Dritter, jeder Tag erzählt es dem nächsten Tag. Jede Nacht sagt es der nächsten Nacht weiter. Vierter, es ist eine Botschaft ohne Worte. Aber man kann sie überall hören. Fünfter, ihre Botschaft geht in alle Länder. Sie geht bis zum Ende der Welt. Jahwe hat der Sonne einen Platz im Himmel gegeben. Sechster, die Sonne ist wie ein Bräutigam. Er kommt aus seinem Zimmer. Sie freut sich wie ein starker Mann, der seinen Weg läuft. Siebter, die Sonne geht am einen Ende des Himmels auf. Sie läuft bis zum anderen Ende. Nichts kann sich vor ihrer Hitze verstecken. Achter, die Regeln Jahwes sind perfekt. Sie geben der Seele neue Kraft. Die Worte Jahwes sind wahr. Sie machen einfache Menschen klug. Neunter, die Anweisungen Jahwes sind richtig. Sie machen das Herz froh. Das Gebot Jahwes ist gut. Es macht die Augen hell. Zehnter, der Dienst für Jahwe ist rein. Er bleibt für immer. Die Regeln Jahwes sind wahr. Alle seine Regeln sind gerecht. Elfter, sie sind wertvoller als Gold. Sie sind wertvoller als viel reines Gold. Sie sind süßer als Honig. Sie sind süßer als Honig aus den Waben. Zwölfter, dein Diener lernt durch sie. Wenn man sie befolgt, bekommt man eine große Belohnung. Dreizehnter, wer kennt alle seine Fehler? Rette mich vor meinen geheimen Fehlern. Vierzehnter, schütze deinen Diener vor stolzen Menschen. Lass sie mich nicht beherrschen. Dann werde ich ohne Schuld sein. Ich werde frei sein von großer Schuld. Fünfzehnter, die Worte meines Mundes sollen dir gefallen. Die Gedanken meines Herzens sollen dir gefallen. Jahwe, du bist mein starker Schutz und mein Retter.